Hallo, hier ist Renato Steffen. Hört doch alle das Wölferradio. Wölferradio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by Nort in the complete defense. Hallo liebe Freunde des Wölferradio, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, bittere Pleite, fast last minute in Freiburg. Das müssen wir natürlich auch nochmal aufarbeiten, weil sich danach einiges getan hat, insbesondere was so die Außendarstellung des Trainers angeht. Da hat ja sich dann die Mannschaft auch öffentlich nochmal richtig zur Brust genommen. Und sprechen tue ich natürlich über dieses Spiel, aber auch natürlich über das Europapokalspiel gegen Saint-Étienne mit meinem Co-Kommentator Jan Schildwächter. Was soll der Mist? Freiburger mit Freistoß. In guter Position, ja, so sagen wir mal 25 Meter vom Tor entfernt. Ähnliche Situation hat man in der ersten Halbzeit auch schon. Da hat Schmid direkt versucht, mal schauen, was diesmal passiert. Der Besagte steht auf jeden Fall wieder am Ball, zusammen mit Christian Günther, der den Ball aber auch mit Schnitt in die Mitte bringen könnte. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie das läuft. Mauer von Freiburg vor unserer Mauer gestellt, auch interessante Variante. Mal schauen, der Freistoß ist freigegeben. Es sieht so aus, als würde Schmid den Ball bringen. Der schießt direkt aufs Tor, das ist ein guter Ball! Nein! Und der ist drin. Das ist ein sehr, sehr, sehr gut geschossener Freistoß von Jonathan Schmid. 25 Meter entfernt vom Tor, den setzt er genau an den Innenpfosten. Ja, über die Mauer drüber weg an den Innenpfosten. Keine Chance für Kuhn-Castells. Und von dem Innenpfosten springt der Ball ins Tor. Und damit steht es 1-0 für die gastgebenden Freiburger. Ja, das entscheidende Ding. 0-1 verloren. Er hat es kommentiert und ist jetzt hier, um das Ganze nochmal richtig salzmäßig in die Wunde zu reiben. Ja, also, Jan Schildwächter. Hi. Moin, Lenny. Ja. Ja, sag mal aus deiner Sicht. Ich meine, du warst ja ganz dicht dran den Tag, den Samstag, und hast es kommentiert. Und war das nicht eher ein klassisches 0-0? Also jetzt aus deiner Sicht? Oder hast du immer das Gefühl, das geht in die eine oder andere Richtung? Nee, klassisches 0-0 würde ich's unterschreiben. Wir hatten das ja in der Live-Übertragung auch drin bei Wölferradio Arena Live, dass wir die erste Halbzeit ein bisschen stärker waren, vor allem so die erste Viertelstunde. Da haben wir viel den Ball gehabt, viel aktiv gemacht. Freiburg natürlich hat eher reagiert. Aber das hat irgendwie nach der Halbzeit hat das komplett umgeschlagen. Wir waren offensiv eigentlich nicht mehr da, nicht mehr präsent. Haben eigentlich, ja, bis auf vielleicht zwei Abschlüsse, einmal kurz vor dem 1-0 und einmal kurz danach. Da hat man so Mini-Chancen, sag ich mal, da flog der Ball zumindest in den 16er. Aber dazwischen war das offensiv gar nichts. Defensiv war das gut, war das stabil. Da haben wir auch, sind wir auch gut ins Gegenpressing gekommen. Freiburg konnte wenig mit dem Ball anfangen, viel hintenrum gespielt, viele lange Bälle. Aber offensiv war das schon sehr, sehr mau. Woran lag das aus deiner Sicht, dieses Maue? Das offensive Maue? Ja. Naja, ja, fehlende Kreativität zum einen. Zum anderen würde ich sagen, aus der Live-Sicht war es schon das Zentrum. Also wenn das System darauf aufgebaut ist, durch Gegenpressing Bälle zu erobern, dann muss man die Bälle natürlich, die man erobert hat, behalten und nicht gleich wieder zurückgeben. Und was mir sehr, sehr extrem aufgefallen ist, ist, dass wir im Zentrum, sobald wir den Ball hatten, den eigentlich gleich wieder weggedroschen hatten. Also möglichst weit nach vorne. Greift da hinterher nicht vor, aber ich kann das nachher auch untermauern mit Zahlen. Möglichst weit weg das Ding und Wout irgendwie hinterher oder was. Also das war ein bisschen strukturlos. Sehr viel mit langen Bällen operiert. Aus deiner Sicht auch eigentlich ein Fehler gegen stabile Freiburger. Ich meine, die haben ja auch jetzt keine Bäume ausgerissen, was das angeht. Das ist ja das, was noch ärgerlicher ist. Ne? Du hast gesagt, 0-0 wäre absolut in Ordnung gewesen, weil es eigentlich ein Spiel war, was ohne Torschüsse und wirklich hundertprozentige Torschancen irgendwo abgelaufen ist. Und deswegen ist es doppelt ärgerlich, dass du dir dann, ja, mit so einem Sonntagsschuss, ich meine, er war überragend geschossen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber mit so einem Ding verlierst du dann halt das Spiel. Aber du bist halt nie in die Verlegenheit gekommen, selber mal so ein Ding rausholen zu können. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt das Ärgerliche an der ganzen Geschichte, weil du stehst, ich glaube auch, die Diskussion wäre eine andere, wenn du jetzt 0-0 gespielt hättest, dann hätten wir alle gesagt, oh, war das für ein Kick gewesen, ja, aber hast du halt nicht verloren. Oder aber wenn du es gewonnen hättest, das kann ich auch nochmal reingeben, dann hätten alle gesagt, wie clever. Ja, genau. Ja, das ja, ist so. Halt auch so ein Ding, aber die Diskussion ist ja gerade eine andere, kommen wir ja gleich noch drauf. Insofern, hast du natürlich vollkommen recht, aber dass da so die also man weiß nicht so richtig, woran man ist, habe ich so den Eindruck, auch in der Bewertung dieses Spiels. Schwierig, definitiv schwierig, weil ja, eine so gesunde, stabile Defensive ist das, was natürlich eine Mannschaft auch über einen langen Zeitraum an Konstanz bringen muss, aber wenn du dir vorne halt keine Torchancen erspielst, dann wird es halt schwierig, auch Butzen zu machen, und wenn du dann so mega abhängig bist von Wout, dann wird es halt dementsprechend schwer, und ich muss sagen, offensiv ist das vor allem über die Flügel wenig existent. Ja, hören wir doch mal rein, was Maximilian Arnold nach dem Spiel am Mikrofon von Malte, der war ja mit und hat mit dir kommentiert, da am Mikrofon von Malte noch zur Spielanalyse beigetragen hat. Ja. Aber man darf nicht vergessen, es sind auch noch 11 Gegner auf dem Platz. Ne? Ja. Und die versuchen das genauso zu verhindern. Dann muss man sagen, haben wir heute zu unruhig auch gespielt, nicht genau genug. Dann wird es natürlich schwer, weil wir dann auch keine Ballkontrolle bekommen. Und sobald das nicht stimmt, dann merkt man auch, dass wir nicht nach vorne kommen. Dann hat Freiburg standen die sehr, sehr tief auch. Die haben sind nicht viel rausgerückt teilweise. Und so kam das für heute. Ja, glaube ich, realistische Einschätzung von Maximilian Arnold. Wir haben zu unpräzise gespielt. Und ja, da kann er mal bei sich selbst anfangen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, also übertrieben gesagt. Du hast vorhin das Zentrum angesprochen, ja. Und das sind so Punkte, die dürfen wir natürlich dann nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, Freiburg hat es entsprechend gut gemacht oder muss es ja gut gemacht haben. Aber ich glaube, viel liegt auch an uns selber. Maximilian Arnold mit einer Passquote von 69%. Das ist natürlich unterirdisch. Dafür eine überragende Zweikampfquote von 80%, ja, was das angeht. Aber daneben dann halt auch, du hast das Zentrum ja auch mit angesprochen, eine Passquote 68% bei Joshua Gilavogi. Das ist auch wenig, ja. Und wenn man dann auch mal die Etage weiter vorne guckt, João Victor, ne, Passquote 54%. Also geht jeder zweite Ball zum Gegner. Ne. Ein Admir Mehmedi ist bei 70%, ja. Okay, aber nicht gut, ja, was das halt angeht. Gerade von jemandem, der auch das Spiel dann letztendlich mit ordnen soll. Ne? Und wenn man dann auch mal guckt über die Außen, ne? Passquote von Jérôme Roussillon 48%, gute Zweikampfwerte mit 62%, aber auch da hat überhaupt keine Sicherheit vorgeherrscht. Ja? 74% Passquote immerhin bei William, ja? um da auch mal die Außen mitzunehmen. Aber das ist natürlich dann auch echt schwierig, dann überhaupt irgendwas nach vorne zu entwickeln. Ja, klar. Also was waren das gerade bei Roussillon für Zweikampfquoten? Ich meine, da 62%. Ja, aber guck mal, du unterteilst ja auch nicht in offensiv und defensiv. Mhm. Und wenn er jetzt alle seine Offensiv-Zweikämpfe verloren hat und defensiv seine Zweikämpfe gewonnen hat, dann kommst du ungefähr auf 62%. Du hast defensiv stabil gestanden, hast aber über die Flügel überhaupt keinen Druck auf die Außen gekriegt und auch nicht aufs gegnerische Tor. Und was wir ja auch in der Live-Übertragung immer wieder angesprochen haben, was Roy Preger ja sehr, sehr gut zusammengefasst hat, fand ich, gegen Werder Bremen, dass er gesagt hat, wenn wir flach und schnell spielen, dann sind wir immer gefährlich geworden, weil Bremen damit überhaupt nicht klarkam. Ja. Und das haben wir nur in Ausnahmefällen gemacht. Wir haben immer mit langen Bällen operiert und das in Freiburg genauso. Und ich fand, man hat es gesehen im Spiel, dass es geht, flach und schnell. Und dass wir dann eben auch in gefährliche Situationen kommen, wo wir dann auch jemanden anderen als Wout gefährlich mal einbinden können im 16-Meter-Raum. Und das übersteigt dann so ein bisschen meine Vorstellungskraft, warum man das nicht macht. Genau. Ja, genau. Und das ist also offensichtlich, und da greifen wir natürlich gleich nochmal vor, versteht es der Trainer selber auch nicht, weil offensichtlich andere Vorgaben gemacht worden sind. Aber wie gesagt, das gleich. Lass uns da nochmal bleiben, also wo wir jetzt ja auch bei den Zahlen sind. Also insgesamt auch keine guten Werte, Zweikämpfe deutlich verloren oder zugunsten von Freiburg, wo dann bei so einem engen Spiel das Ding auch ausschlägt, dann halt vielleicht zum Gegner. Und Passquote auch 71%, ist auch aus meiner Sicht immer ein Stück weit zu wenig, gerade wenn du dann auch gar kein Risiko gehst. Also das kann ich verstehen, wenn du dann immer die vertikalen Pässe ansetzt, ja, und dass dann nicht alles ankommt, ist klar. Aber das versteht man dann wiederum nicht. Die Laufleistung durchaus ausgeglichen, ja, 115 Kilometer ist okay. Insgesamt von der Laufleistung her, Freiburg auch, sind ein paar hundert Meter weitergelaufen. Das kann man ganz streng sagen, nach Lenny-Serie sind weniger gelaufen als der Gegner und haben das Spiel verloren. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber man hat auch eben nicht mehr investiert als der Gegner, was durchaus machbar gewesen wäre. Aber wie beurteilst du es denn dann insgesamt? Also war das, und jetzt nehme ich dann doch diesen Satz schon mal vorweg, war das Dienst nach Vorschrift, was der VfL da absolviert hat in Freiburg? Und hat gedacht, auch das nehmen wir jetzt hier, die 0-0 nehmen wir jetzt mal mit nach Hause. Lass mich das mal vielleicht symptomatisch an einem Beispiel festmachen. Und wenn wir nach 30 Sekunden gespielt einen Einwurf haben, und das war in Freiburg so, da war irgendwie die gleiche Situation, die erste Situation war sofort ein Einwurf, und Roussillon hat da gestanden, hat den Ball in der Hand gehabt und das war null Bewegung. Es kam keiner entgegen, keiner hat versucht, Lücken zu reißen, sich irgendwie frei zu machen, dass er den Ball bekommen hat. Der Einzige, der das macht, ist Wout. Ja? Und dann ist das für mich schon... Gut, der macht das auch, wenn noch keiner auf dem Platz ist. Ja. Der versucht auch schon, die Räume ja, zu... Ja, aber das ist doch symptomatisch dafür, dass der scheinbar der... Du willst den Ball scheinbar ja nicht haben. Mhm. Ne? Und ist das da eine Selbstvertrauensgeschichte? Ist das eine Kopfgeschichte? Was ist das? Kann man das irgendwie festmachen an dem, weil dass die man kann ja jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft zu wenig läuft, also gehört damit zu den laufstärksten Mannschaften der Liga, führt mit die meisten Zweikämpfe, nicht immer erfolgreich, ja, aber das heißt, würde ich jetzt nicht sagen, dass da der Einsatzwille nicht vorhanden wäre. Also selbst in den Spielen, die verloren gegangen sind, habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass die nicht wollten oder dass da nicht die Einstellung gestimmt hätte, sondern da ging ja trotzdem was in diese Richtung. Ja, aber wenn du den Bogen dann umschlägst, dann ist es ja scheinbar die Qualität. Also wenn es nicht daran liegt, dass sie nicht wollen, sondern sie wollen. Ja gut, aber dieselbe Truppe, in Anführungsstrichen, ist doch letztes Jahr Sechster geworden. Genau, ja. Also entweder sind die anderen so viel besser geworden oder man selber eben nicht. Na, dann muss es ja praktisch, faktisch eine Einstellungsgeschichte sein. Wie gesagt, das aufzudröseln. Nein, ich glaube, wenn du wirklich nicht aktiv zum Ball gehst, sei das jetzt bei, wenn du dich nicht anbietest, wenn jemand den Ball hat und dich anspielen will, oder ob das bei einem Einwurf ist, wenn du nicht aktiv zum Ball gehst und nicht suggerierst, du möchtest den Ball haben, dann ist das für mich eine Einstellungssache. Also das schließe ich dann gerne auch mal von mich jetzt auf andere. Ne? Wenn wir spielen und du willst den Ball nicht haben, dann ist das irgendwo ein Selbstvertrauensding, aus meiner Sicht. Okay. Jetzt ketzerisch mal die Frage stellen, oder ist es eine Nummer wie, oh, lass doch die anderen machen? Also warum soll ich denn? Lass doch die anderen. Also es bringt zumindest, es bringt zumindest den Eindruck. Ne? Bewerten kannst du es nicht, weil du nicht weißt, wie die Stimmung in der Mannschaft ist und wie du natürlich auch nicht jeden Tag mit denen verbringst. Aber den Eindruck macht es und deswegen ist der öffentliche Aufschrei. Also das, was mir zugetragen wird aus, wie man es immer so schön sagt, aus Mannschaftskreisen, ist das eben, dass es eigentlich in der Mannschaft stimmt. Also das war eigentlich nie so jetzt in dieser Saison, dass da irgendwie ein Problem dahingehend bestanden hätte. Jedenfalls das, was ich so gehört habe. Aber wie gesagt, das... muss ja dann auch nicht immer der Wahrheit entsprechen. Ja, du warst nach dem Spiel auch dann in den Katakomben des demnächst Geschichts oder des Steines, was demnächst Geschichte ist. In Freiburg bauen die ja einen neuen Tempel hin. Du hast dann auch, sag ich mal so, Mannschaft und Verantwortliche gesehen, also das also aus nächster Nähe. Wie haben die bei der verständlichen Enttäuschung, die geherrscht hat, wie haben die denn auf dich gewirkt? Also allein, dass man, das bekommt man ja auch als Fan nicht immer mit sonst, aber was hast du da beobachtet sozusagen? Also wie gesagt, ich kann nur jetzt erstmal das beurteilen, was ich selber gesehen habe. Ich weiß halt nicht, wie die privat drauf sind, die Leute, ne? Aber ein Oliver Glasner beispielsweise hat schon einen sehr ruhigen, aber, naja, wie soll man das sagen? Es war jetzt nicht nervös, es war aber ruhig so im Sinne von, welchen Schritt mache ich jetzt als nächstes? Also wo orientiere ich mich jetzt hin? Also der war schon sehr mit sich beschäftigt. Der war definitiv mit sich beschäftigt, ja. Und Marcel Schäfer auch total. Also den beiden hast du es erstens angesehen, dass sie mega angefressen waren, wie das Spiel ausging. Und auf der anderen Seite aber jetzt auch drüber nachgedacht haben, wie geht's jetzt weiter? Wie sieht jetzt irgendwie der nächste Step aus? Und das war schon sehr, sehr interessant zu beobachten. Vor allem, weil ja die Aussage, die Oliver Glasner dann am Spielfeldrand getroffen hat, davor schon gewesen ist, bevor ich ihn gesehen hatte. Und das war ja praktisch zwischen Pressekonferenz und Spielende. Und das war schon ziemlich interessant zu beobachten. Hast du auch Spieler gesehen oder auch Jörg Schmadtke in diesem Zusammenhang? Wie haben die insgesamt gewirkt? Also wir haben jetzt nur Maximilian gehört im O-Ton. Ja, Spieler ist mir nicht über den Weg gelaufen, aber Herr Jörg Schmadtke logischerweise, die sind zu dritt zur Pressekonferenz gegangen, wobei Oliver Glasner derjenige war, der sich dann eben auch den Fragen gestellt hat. Und während man eben Marcel Schäfer und Oliver Glasner eben angesehen hat, dass die Situation sie definitiv beschäftigt und sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie da heute gesehen haben, war Jörg Schmadtke ein bisschen schwieriger zu lesen, sage ich einfach mal. Also der ist, ich will jetzt Pokerface sieht eigentlich immer gleich aus. Von daher konnte ich jetzt nicht erkennen, wie es in ihm gearbeitet hat. Gut, hat er auch ohne Ende Erfahrung. Wahrscheinlich hätte, ja, also ja, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die erste Niederlage in Freiburg gewesen oder die erste Niederlagenserie, die er da als Verantwortlicher bei seinen Stationen da auch durchlebt hat. Aber es ist natürlich immer auch ganz gut, mal zu erfahren oder auch mal zu sehen, wie das denn insgesamt gewirkt hat und auch wie die Menschen so drauf gewesen sind. Und das deckt sich auch so mit meiner Einschätzung, was ich dann so ja auch mitbekomme. Da ist ja keiner zufrieden mit so einer Situation im Verein. Also das wäre ja auch Wahnsinn, wenn jetzt einer sagt, ach, sind wir gar kein Problem, ja, 20 Punkte, da feiern wir mal ganz beschwingt Weihnachten. Also das macht ja keiner. Definitiv sehr, sehr in sich gekehrt, sehr, sehr, also sie haben einen sehr, sehr fokussierten Eindruck auch gemacht. Und ich habe Oliver Glasner eigentlich auch immer so erlebt, dass er das alles sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr tief reflektiert, was da passiert ist und schaut, wo kann er jetzt selbst ansetzen, ne? Und was ist vielleicht in seiner Macht zu verändern, und das sehe ich schon, dass diese Vorgänge halt laufen. Also es ist jetzt nicht so, dass denen das völlig am Poppes vorbeigeht, mal salopp formuliert, sondern dass die da auch schon echt dran zu knabbern haben, beide. Ja, und damit kommen wir dann auch auf das, ja, bestimmte Thema, was uns jetzt auf alle Fälle, ich denke mal, bis Weihnachten noch beschäftigen wird. Oh, nämlich, ja, weil es ja auch medial und auch bei den Fans massive Kreise zieht, nämlich ja die öffentliche Mannschaftsschelte, die Oliver Glasner ein bisschen deutlicher, Jörg Schmadtke auch, ja, also quasi ins selbe Horn da auch nochmal gestoßen, dass ihm das von allem ein bisschen zu wenig ist. Aber diese Geschichte, die werden wir uns jetzt natürlich dann auch nochmal genauer angucken. Im Blickpunkt. Ja, im Blickpunkt natürlich die Äußerungen, die dann auch Oliver Glasner nach dem Spiel in Freiburg gemacht hat. Bei mir ist immer noch Jan Schildwächter, der das Spiel für Wölfe Radio Arena live mit kommentiert hat und auch hinterher so ein bisschen kiebitzen konnte, wie es denn da so in den Kulissen ausgesehen hat. Dann auch bei den Verantwortlichen des VfL Wolfsburg, wie das alles gewirkt hat, haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber dann schauen wir doch nochmal drauf, und zwar auch, vor allen Dingen auch auf die Äußerung, um was es geht. So, also Glasner hat sich sehr deutlich, ja, manche sagen überraschend, manche sagen erstmals so in der Öffentlichkeit so geäußert zu seiner Mannschaft: Ich bin mit dem Auftritt alles andere als zufrieden, weil wir ungefähr so ins Spiel gegangen sind. Ja, schauen wir mal, es wird schon und es passiert schon nichts. So, vielleicht sind einige noch in der letzten Saison hängen geblieben. 80% vom Kader sind vor 2 Jahren fast abgestiegen. Man muss sich jedes Jahr aufs Neue beweisen. Der ein oder andere ist nicht bereit, etwas nachzusetzen. Boom. So, das Jetzt versetz dich mal in die Mannschaft, in die Spieler rein. Wie kommt sowas bei dir an? Und wie käme das bei dir an, du wärst jetzt also Bundesliga-Profi beim VfL Wolfsburg? Das ist schwierig vorzustellen, auf jeden Fall. Also ich finde, du musst das über zwei Wege betrachten. Der erste ist: Hat er das vorher schon mal angesprochen in der Kabine? Haben die Ansage vielleicht? Er hat gesagt ja. Also er hat gesagt ja, und deswegen, also er hat das schon mehrfach intern, und weil es jetzt mehrfach auch jetzt vorgekommen ist, dass es so halt nicht gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, macht das jetzt mal so. Und hat das, glaube ich, auch im Nachgang nochmal, ich will nicht sagen relativiert, aber in die Richtung gesagt, naja, das war jetzt mal ein Weckruf für alle. Genau, aber das ist ja auch wichtig zu wissen. Wenn du jetzt da als Spieler sitzt und hast dir die Schelte schon ein paar Mal angehört und hast dir dann vielleicht auch gedacht, das wird er schon nicht machen, dann hast du jetzt mindestens den letzten Schuss von Bug gekriegt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Spieler, die Oliver Glasner gemeint hat, auch wissen, dass sie gemeint sind mit, ne, der ein oder andere ist nicht gewollt, da noch mehr zu investieren. Ja, das hat ja Pavaro Pervan auch gesagt. Er sagt, wenn wir ganz ehrlich sind, dann hat er recht. Also ist seinem Trainer da zur Seite gesprungen. Das heißt, die Mannschaft selber weiß, dass sie mehr kann, aber nicht mehr gibt. Was ja fatal wäre, wenn das so wäre. Ja, ne, ja, tatsächlich. Ne? Wenn dann so ein Schlendrian dann irgendwo Einzug hält, ist es mit Sicherheit nicht gut. Die Frage, und die können sicherlich dann eigentlich auch nur die intern beantworten, ist: Woran liegt's und wie kannst du es wieder umdrehen? Dann frage ich trotzdem nochmal andersrum. Wie kann es sein, dass wir vor ein paar Wochen, gerade auch nach der erfolgreichen Anfangsphase, eine Diskussion hatten, wie wir sind zu kritisch, die Mannschaft will zu viel, ja, man will eigentlich, alle hauen sich mehr rein, als sie in Anführungsstrichen müssen, beziehungsweise mehr als der Durchschnitt. Ich glaube, im Kicker stand das auch, von wegen Oliver Glasner hat noch in einem Interview mit Amazon Sport oder so gesagt in die Richtung, ja, das klappt immer besser und die Mannschaft verfolgt immer mehr. Jetzt weiß ich nicht, wann dieses Interview entstanden ist. Kann ja sein, dass Amazon da ein bisschen schon vor ein paar Wochen das Ding aufgezeichnet hat und jetzt erst ausgestrahlt hat. Aber wie ist denn diese Diskrepanz zu erklären? Dass man auf der einen Seite sagt, ist doch in Ordnung, ja, oder beziehungsweise es wird immer besser und jetzt kommt auf einmal so eine Nummer raus. Ich wollte gerade die These nochmal in den Raum werfen. Vielleicht ist es halt eben auch so, dass das System Glasner deutlich arbeitsintensiver ist und in Häkchen, sagen wir mal, weniger Spaß macht, weil es mit deutlich mehr Laufspiel zusammenhängt. Und man muss natürlich die Lücken schließen und um in Unschaltbewegung zu kommen, muss man ein extrem hohes und krasses Gegenpressing spielen. Und das ist natürlich Laufarbeit ohne Ende. Während dann, wenn man das jetzt vielleicht mal an Roussillon auch festmacht, letztes Jahr das vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, weil er vielleicht offensiv eben auch mehr Impulse setzen konnte und defensiv seine Rolle eine andere war. Aber dieses System interpretiert ja die Art und Weise, Fußball zu spielen, völlig anders als noch letztes Jahr. Ja. Viel arbeitsintensiver. Und dann macht das natürlich, kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, weniger Spaß. Genau. Aber ich meine, ganz ehrlich, kann ja jeder für sich selber auch beantworten. Man geht ja auch nicht immer nur auf Arbeit, um Spaß zu haben, sondern weil man seinen Job zu erledigen hat. Ja, also da kann man auch aus eigener Erfahrung sprechen, glaube ich. Oder sehr, sehr viele können aus eigener Erfahrung sprechen. Und da ist ja der Trainer auch nicht dafür da, den Vortoner dazu geben, ja, in dem Sinne, sondern dass die Grundmotivation, die musst du schon mitbringen, dass du da auch erfolgreich arbeiten willst. Nur ich verstehe halt nicht, dass alle sich hinstellen und sagen vor der Saison, ja, wir wollen das bestätigen und das wird schon, in Anführungsstrichen. Und dann jetzt offensichtlich zumindest einige da drin sind, ja, die da nicht so mitziehen. Und da dann auch vielleicht an dich auch mal die Frage gerichtet, da wird doch jetzt genau hingeschaut in den nächsten Wochen, wen Glasner da aussortiert oder wen er nicht spielen lässt. Du meinst öffentlich und medial. Da weißt du doch bestimmt, ne, von wegen, wer hat denn da jetzt, also bist du denn derjenige, der da den Schritt zu wenig macht oder der da Dienst nach Vorschrift macht, wenn du jetzt mal nicht spielst gegen Saint-Étienne wird ja viel rotiert wahrscheinlich, aber dann die letzten drei Spiele in der Bundesliga. Ist das nicht gefährlich, dass du automatisch die Spieler so dann outen musst, wenn du so vorgehst, sagen wir es mal so. Zumindest wird es definitiv so interpretiert werden. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Glasner ja nicht viel an seiner Aufstellung verändert hat. Ja, auch zumindest, also hat er das ja auch gesagt, so, ich werde jetzt hier nicht nur des Rotierens willen eben rotieren, das hat er zum Anfang der Saison ja auch gesagt, als es auch so um Dreifachbelastung ging und so weiter und so fort. Aber er hat schon auch ein, zwei Spieler rausgenommen aus der Mannschaft, die letztes Jahr tiefer drin waren. Robin Knoche ist ein Beispiel, Renato Steffen ist auch ein Beispiel, der vor allem auf Außen, wo wir nicht gut aussehen im Moment, relativ wenig zum Einsatz kommt. Aber klar, das Spiel ist natürlich andersrum auch total vorstellbar, dass dir dann die Leute abgegriffen werden, wo gesagt wird, na, seit dem Freiburg-Spiel spielst du gar nicht mehr, du bist doch bestimmt einer derjenigen welchen. Klar ist das gefährlich, das ist aber dann so ein... Hat sich der Trainer dann mit dieser öffentlichen Schelte einen Gefallen getan? Das kommt drauf an, wie die nächsten Wochen laufen. Also wenn die Mannschaft reagiert, okay, Punkte holt, vor allem jetzt auch mit Gladbach, Schalke, Bayern vor der Brust und das funktioniert hat, diese öffentliche Schelte, dann alles gut. Wenn es nicht funktioniert und es wird in Häkchen vielleicht sogar noch schlimmer, dann hat er sich definitiv keinen Gefallen getan. Also Fakt ist ja auf alle Fälle, Oliver Glasner hat sich geärgert. Also dass nicht das umgesetzt wird, was offensichtlich auch besprochen wird. Auch dieses Zitat kann ich gern nochmal geben in diese Richtung, nämlich: Wir haben besprochen vor dem Spiel, dass ja offensichtlich nach vorne gespielt werden soll. Wir haben Anstoß und landen beim Torwart, der den Ball jetzt ausschlagen muss. Da geht es darum, bin ich bereit, mich nach vorne zu orientieren. Also, weil ich auch immer wieder gelesen habe, jetzt auch in den Kommentaren, auch in den ganzen Fanforen oder auch im Wolfsblog, der Trainer will ja Fußball verhindern. Und da ist wichtig ist nur die Defensivausrichtung und so weiter. Wenn ich das lese, dann ist das ja absolut nicht der Fall. Also der will ja nach vorne spielen, beziehungsweise der will sein Offensivspiel durchsetzen. Was man aber in den letzten Wochen zugegebenermaßen wenig gesehen hat, also dieses mega aggressive Pressing und dann schnelles Umschalten bei Ballgewinn, habe ich so in der Form jetzt die letzten Spiele nicht gesehen. Stimmt, das ist richtig. Aber es ist halt, wie gesagt, dann auch die Zentrale, die da die wesentliche Rolle hat, weil meistens da ja die Bälle gewonnen werden. Na, oder zumindest über die Zentrale dann eben auch nach vorne umgeschaltet wird. Das hat, und dann sind wir beim Thema Schlager auch irgendwo wieder, in den ersten Spielen besser funktioniert, als Xaver noch dabei war. So, der ist jetzt langsam wieder da. Aber es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass das von einem Spieler, genau, von einem 21-jährigen Österreicher abhängig ist. Der drei Tage in Wolfsburg war, übertrieben gesagt, bevor er sein erstes Pflichtspiel gemacht hat, kann es ja eigentlich nicht sein. Also du müsstest ja entsprechend Backups haben. Und du hast hier Spieler gehalten auf dieser Position, bewusst viele. Richtig. Du hast ja ein Überangebot. Genau. Gerhard spielt nicht, ein Rex Bijal spielt nicht, ja, um es mal so zu sagen. Du hast ja auch vor der Saison extra Gila Vogie nach hinten beordert, ja, um da die entsprechende, ich sage mal, Passsicherheit und Zweikampfqualität eines Mittelfeldspielers wie Gila Vogie auf der zentralen Position zu haben. Ja. Aber gehen wir doch an das Thema auch mal anders ran. Du hast in Alexandria 1-0 gewonnen. Durch einen Elfmeter. Hast defensiv wieder stabil gestanden, so wie du das ganze Saison schon machst. Hast vorne ein Tor geschossen, 3 Punkte geholt, K.O.-Phase gesichert. So, gegen Bremen spielst du dann anders. Gegen Bremen spielst du offensiver, kriegst auf einmal 3 Gegentore, wirst ausgekontert, wo du auch echt keine Probleme mit hattest und sagst dir dann in Freiburg, na gut, dann machen wir es wieder anders. Dicht. Genau. Mhm. Ja, und was ist dann die Quintessenz daraus? Die Quintessenz ist, dass du das Spiel durch einen Sonntagsschuss verlierst. Ja, aber was dann frage ich mal so, was muss denn passieren jetzt die nächsten Wochen? Also im besten Fall, gibt es jetzt 2 Szenarien aus meiner Sicht. Eigentlich gibt es 3, aber davon sind 2 nicht gut. Also das erste Szenario ist das, was du gesagt hast. Das hat gefruchtet, weil ja auch Jörg Schmadtke in dasselbe Kerbe gehauen hat. Und, ich glaube, dass wir viele Dinge nicht haben liegen lassen. Konsequenz hätten wir mehr mitnehmen können. Und das ist ziemlich ärgerlich. Das heißt, da wird jetzt kein Spieler zu ihm ankommen können und sagen, oh, der Trainer ist aber böse. Genau, und das zeigt ja auch, dass Oliver Glasner nicht einfach so ins Dunkle geschossen hat und dass es einfach nur so eine Reaktion jetzt auf das Spiel war, sondern dass das durchaus schon abgestimmt ist. Dass da vorher mal was gewesen ist. So, das ist Szenario 1. Also es fruchtet, die Spieler hauen wieder raus, unabhängig davon, was da jetzt auch am Ergebnis rumkommt. Aber natürlich will man auch ein bisschen, gerade auch was das offensive Spiel angeht, ja, was sehen, möchte ich jetzt mal sagen. Also viele Fans haben das Problem, dass man halt nach vorne nichts sieht. Kommen wir nachher auch noch mal kurz drauf, auf das Mitreißende, also dass man Spaß am VfL letztendlich hat. Das ist das eine. Aber natürlich auch, ich meine, wie man sich auch gegen Mannschaften wie Gladbach, Schalke und Bayern überhaupt aus der Affäre zieht, weil dass man da jetzt mit 9 Punkten rechnet bis Weihnachten, ja, das passiert, glaube ich, nicht. Ja, also da bin ich mal sehr gespannt. Das ist Szenario 1. Gehst du, glaube ich, mit, was das definitiv angeht. Ja. Szenario Nummer 2 ist, alles bleibt genauso, wie es ist. Also es gibt quasi gar keine Reaktion. Man ist weiterhin auf der Suche nach der Form und nach der offensiven Spielidee. Hofft darauf, dass vielleicht etwas kommt durch ja jetzt Ginzek und auch durch Schlager, dass man dadurch die entsprechenden Alternativen noch hat und noch ein bisschen torgefährlicher wird. Aber man ändert jetzt sozusagen nichts. Und das Dritte ist, es wird schlimmer. Nämlich, dass die Mannschaft jetzt sagt, ja. Nee. So. Und so nach dem Motto, wollen wir mal sehen, wer am längeren Hebel sitzt. Das wäre natürlich komplett fatal, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, aber dann sind wir. Dann aber glaubst du, also kannst du dir das vorstellen? Also ich kann mir das bei der Mannschaft eigentlich auch, also bei der Situation, die wir gehabt haben, ja, ich meine, und da sind ja 80% der Spieler noch da, die vor 2 Jahren fast abgestiegen wären, so ungefähr. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir schon wieder in so eine Richtung driften. Ja, aber wenn du es mal so siehst, du hast 80% der Spieler, die vor 2 Jahren noch gegen den Abstieg gespielt haben, dann hast du auch heute noch 80% der Spieler, die vor 2 Jahren gegen den Abstieg gespielt haben. Und da, das haben wir ja auch schon öfter mal festgestellt, hatten wir auch sowas wie ein Mentalitätsproblem und sowas wie ein Einstellungsproblem. Da lag es nie daran, dass der Kader nicht Fußball spielen konnte. Da ging es eben auch in die Richtung Einsatzwille, Bereitschaft, ne? Und das macht mir tatsächlich auch ein bisschen Angst, dass das mittlerweile wieder so in die Richtung zu driften scheint. Vor allem, wenn die Mannschaft dann eben öffentlich so eine Schelle halt auch kriegt. Ja, also da wollen wir im besten Fall natürlich hoffen, dass da die Reaktion, die Trotzreaktion, sagen wir mal, einsetzt. Oder aber, dass alle wissen, was gemeint ist und es ist jetzt einfach nur nochmal das thematisiert worden ist öffentlich, was irgendwann mal intern schon auf 10 Mannschaftssitzungen angesprochen worden ist. Da wollen wir mal drauf hoffen, dass dem so ist und dass dann tatsächlich auch was passiert, weil sonst werden es ungemütliche Weihnachten, glaube ich. Also mit 20 Punkten rauszugehen jetzt, also wenn du gar nichts mehr gewinnst und von den dann... Wie viel sind es dann von den letzten zehn Spielen 7 verlierst, so ungefähr? Ich glaube, das wäre nicht gut. Aber das ist ja vielleicht jetzt auch die Chance, und dann kommen wir vielleicht nochmal auf den Punkt, warum der Zeitpunkt so gewählt wurde, das jetzt so zu sagen. Es wurde ja vorher angekündigt, gegen Saint-Étienne wird es eine Rotation geben. Da spielen die vielleicht nicht so zum Zuge kommen, ne? Eher so die B-Variante, sage ich mal. Und jetzt bewusst diese Aussage zu treffen, gegen Saint-Étienne mit einer auf vielen, vielen Positionen veränderten Mannschaft zu spielen, wenn das jetzt gut läuft, du da ein gutes Spiel zeigst, dann hast du natürlich auch Argumente, die Leute wieder mehr einzubinden, ohne, sagen wir mal jetzt mal, andere zu diskreditieren. Ja, ne? Ja, ja, klar. Du also kannst die Chance sagen, hast du gut, schon. Hat sich reingespielt über Saint-Étienne zum Beispiel, aber auch das muss natürlich erstmal passieren. Ja, das ist klar. Also, das ist das eine. Saint-Étienne bzw. Europapokal sprechen wir gleich auch noch drüber, aber die Nummer wollte ich jetzt nochmal festmachen, und zwar, dass uns das bis Weihnachten, diese Diskussion jetzt erhalten bleibt, egal was jetzt von diesen drei Szenarien passiert, weil, und das finde ich sehr interessant, dass da die Medien, die sich damit beschäftigt haben, mit dem Fall, sehr, sehr, naja, wie soll ich sagen, so geäußert haben in die Richtung, hoffentlich weiß der da, was der da tut. Also es geht so ein bisschen in diese Richtung. Es war immer so ein bisschen, es könnte gefährlich sein. Ich glaube, die Watz hat so kommentiert, ja, dass man da ein bisschen drauf achten muss, dass er da auch in Anführungsstrichen die Mannschaft nicht verliert. Also ist die Regel von Glasners gefährlichem Spiel, wurde da getitelt, ne? Verweis auf die vergangene Saison und die erfolgreich abschneidende, das erfolgreichen Abschneidens resultierende Bequemlichkeit kann das Spiel spalten in die, die gemeint sind und in die, die in der Saison noch gar nicht da waren. Das sind natürlich alles so Geschichten, die wir gerade auch schon thematisiert haben, aber medial wird das natürlich dann auch weiter vorangetrieben. Gleiches gilt dann auch, also Kicker, öffentliche Suche nach faulen Äpfeln im Kader, haben wir vorhin auch schon mal so angesprochen. Also wenn das nicht zum gewünschten Effekt führt, ja, dann hast du natürlich etwas, was massivst immer wieder auch dann durch den, ich will nicht sagen durch den Fleischwolf, aber immer wieder aufs Tapet kommt. Ne? Das ist natürlich ein gefundenes Fressen, auch vor allem bei uns. Vor allem beim VfL ist das natürlich auch immer wieder ein schönes Thema, wo man gerne aufspringt, um eben auch medial irgendwo Schlagzeilen zu machen. Ne? Ich meine, das ist natürlich dann auch irgendwo der Hintergrund, warum man so titelt, wie man titelt. Dann in den entsprechenden Magazinen eben auch. Aber die Frage ist ja auch ein Stück weit nach der Alternative. Ich meine, öffentlich war der Aufschrei, also zumindest öffentlich im VfL-Umkreis, war der Aufschrei ja sowieso schon ein bisschen länger da. So, was spielen sie da? Wo ist dann auch wieder, ne, die Ekstase hin beispielsweise? Ja. Und die Alternative wäre ja, das auch so weiterlaufen zu lassen, wie es jetzt läuft. Das heißt, kommt es dann nicht irgendwie natürlich auch an den Punkt, wo das ganze System implodiert? Wenn man halt gar nichts macht. So, aber wie gesagt, ja, man das muss ist, ja was machen. Also das, man genau, ja, das ist, also ja, man, das ist ja, man kann es ja nicht einfach laufen lassen. Das ist ja, ja so, ist jetzt ja halt Kaffeesatzleserei. Was wäre, wenn? Hm? Und wie geht's aus? Können wir jetzt noch nicht sagen. Aber schlussendlich hat sich, glaube ich, Glasner und dadurch, dass Schmadtke eben auch Ähnliches gesagt hat, glaube ich, auch die komplette sportliche Führung dazu entschieden, jetzt mal einen rauszuhauen. Und wie unser Kapitän die Lage momentan einschätzt, das hat er nach dem Freiburg-Spiel auch bei uns am Mikrofon verraten. Hören wir mal rein. Nein, wir wissen, dass sie in Bundesliga jeden Mannschaft gegen jeden Mannschaft schlagen. So, das ist schon eine gute Ding für uns, und wir spielen zu Hause, und zu Hause müssen wir wollen immer die drei Punkte nehmen. Ja, aber wir sind auch weitergekommen in der Europa League. So, das ist auch sehr, sehr positiv. Und Europa League, das ist nicht einfach. Wenn wir gucken, zum Beispiel eine Mannschaft wie Frankfurt, das ist auch schwer für die im Moment. So, wir wissen genauso, wo wir stehen, und wir werden dranbleiben und hart arbeiten. Ja, das ist dann immer auch so der Satz, der da gern bemüht wird. Wir werden weiterhin hart arbeiten. Ja, muss man auch, gar keine Frage. Vorher im Eingangsstatement hat er ja dann auch gesagt, ja, es ist ausgeglichen, die Liga, kann jeder irgendwie jeden schlagen. Ja, haben wir vorhin auch schon angesprochen, wenn das Ding 1-0 gewinnt, was möglich gewesen wäre, dann sagen alle, wow, wie clever, wie cool. Und jetzt dann aber auch so der Punkt mit Saint-Étienne in der Europa League, dann vielleicht noch mal ein bisschen für gute Stimmung zu sorgen. Und das thematisieren wir jetzt noch mal. Europapokal, Europapo. Ja, Jan, zwei Möglichkeiten lege ich dir jetzt hin. Das Ding ist genau richtig, in der jetzigen Situation zu rotieren, dadurch ein bisschen auch die Köpfe frei zu kriegen, vielleicht mal auch Spielern, die nicht so gut drauf waren, eine Pause zu gönnen, ohne dass es großartig auffällt. Oder aber es ist ganz, ganz groß und fatal, jetzt so ein Ding wie Saint-Étienne nicht zu nutzen, um da nochmal voll gegenzuhauen, weil es geht da theoretisch noch um den Gruppensieg in der Europa League, weiter ist man ja, aber man kann natürlich auch ein Zeichen setzen, auch vor allen Dingen den Fans, die dann am Donnerstag ins Stadion kommen war zu zeigen, euch jetzt eben gerade nicht mit der B11 hier aufzulaufen, sondern zu sagen, hier, ihr habt bezahlt, ihr kriegt die A11, wir hauen uns voll rein. Und darüber vielleicht nochmal für positive Stimmung zu sorgen. Was ist für dich, wäre für dich der richtige Weg? Ich würde an dem Punkt ansetzen, dass, glaube ich, der Zuschauer 11 Leute sehen will, die sich reinkloppen. Ob die jetzt tituliert sind als die A11 oder die B11, ist, ja, glaube ich, erstmal... Das ist sehr diplomatisch gesagt. Nee. Ja, das mag Diplomatie sein, aber ja. Mir würde es so gehen. Also ich sehe dann immer lieber 11 Leute, die kloppen da alles rein, und wenn der vorher, keine Ahnung... Und ob das jetzt Elvis ist in oder... Ja, natürlich, okay. Klar, das ist alles Teil also der Mannschaft. Also Leute, die vorher nicht so viel gespielt haben. Und ich glaube auch, dass durchaus einige ins Stadion gehen werden und sich freuen würden, wenn jetzt beispielsweise ein Elvis mal spielt, eben weil er lange nicht gespielt hat. Und weil er eben auch ein Stück weit ein Gesicht unseres Vereins ist, ne? Nachwuchsprofi bei uns ausgebildet worden und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich nicht, dass ich da groß unterscheiden würde in die Personalie, wer steht da jetzt auf dem Feld, sondern wie verhält sich derjenige, der da auf dem Feld steht. Vor allem jetzt nach so einer Geschichte und nach so einer Ansage, die man ja bekommen hat. Das heißt, für dich, du würdest ruhig rotieren. Also du würdest auch rotieren. So, was ist eins, wenn es angeht? Ich würde rotieren, ich hätte auch schon vorher mal rotiert. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich schon die ein oder andere Sache mal ausprobiert, glaube ich, weil wir doch, was das Spielerische, vor allem was das Kreative angeht, ein Stück weit was vermissen lassen haben. Ich meine, wir haben lange über auch ein Admir Mehmedi gesprochen, wo gesagt wurde, oh, der muss unbedingt zurückkehren, dann uns fehlt so das kreative Element. Aber gegen Bremen und gegen Freiburg war auch jetzt nicht so viel zu sehen. Muss man, ja, glaube ich, auch einfach das so sagen alleine können, auch, ne? Das alleine auch hinzubekommen und da, ne, naja, Kreativität na klar. Auszustrahlen, ist auch schwierig, ja, glaube ich. Liegt mit Sicherheit nicht an ihm als Person, aber öffentlich wurde das ja auch gesagt. Ne? Also Mehmedi brauchen wir unbedingt, uns fehlt das kreative Element. Aber ein Stück weit ist er natürlich auch auf seine Leute ringsrum angewiesen. Und das... Klar. Dass natürlich die Flügelspieler, die wir haben, die Position immer unterschiedlich interpretieren. Im Mehmedi ist schon eher so der zentralere, eher der kreative Kopf, wobei dann eben ein Klaus oder ein Viktor eher die Tiefenläufe machen. Es ist dann sicherlich auch ein Stück weit system- und gegnerabhängig, wer dann letztendlich spielt. AS Saint-Étienne ist der Gegner. Hinspiel haben wir unentschieden gespielt. Ja. Da kann man, glaube ich, nicht so viel von ableiten, was das angeht, aber die haben auch eine Niederlage im Gepäck. Die haben am Wochenende verloren gegen Stade Reims und haben dort 3-1 auf den Sack gekriegt, wobei das 3-1 in der 92. Minute fiel, das war wahrscheinlich der letzte Konter, nachdem man alles nach vorne geworfen hat. Da, ja, kann man, glaube ich, sagen, die sind da nicht untergegangen, sagen wir es mal so, was das angeht. Sind auch, ich sag mal, insgesamt war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, wie ich das hier im Schema sehe. Ne, ähnliche Anzahl an Torschüssen, Saint-Étienne hat sogar einmal mehr aufs Tor geschossen, was das angeht. Passquote ähnlich bescheiden unterwegs gewesen wie wir, was das angeht. Und Zweikampfquote hat auch die Heimmannschaft für sich da entschieden. Also die kommen jetzt auch nicht mit mega Selbstvertrauen, sind Achter in Frankreich momentan. Wie würdest du das Spiel einschätzen gegen Saint-Étienne? Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er so ein Plätscherspiel werden könnte. Also, weil es für beide... Genau, ja, weil Saint-Étienne eben keine Chance mehr hat, irgendwie weiterzukommen, wir sicher qualifiziert sind. Das hat natürlich immer so ein bisschen, ja, sagen wir mal, die Gefahr, dass das eben so ein bisschen vor sich hin plätschert, das Spiel. Ja, aber musst du da nicht genau deswegen da volle Möhre reinklotzen, damit du, ne, die Stimmung, die jetzt ja gerade ein bisschen angeknackst ist bei uns, drehst. Bin ich völlig bei dir. Weil das ist der Punkt, den ich immer so jetzt festgestellt habe. In Wolfsburg oder auch gerade was die Spielbewertung angeht, da ist sehr viel Schwarz-Weiß-Denken. Also wenn du gewinnst, warst du auf einmal total gut, auch wenn du gar nicht besser warst als der Gegner, aber dann sind sie alle erstmal beruhigt und zufrieden. Und umgekehrt, wenn du gleich gut warst wie der Gegner, aber 1-0 verlierst, dann ist auf einmal alles scheiße. Ja? Und deswegen müsste man doch jede Chance nutzen, eigentlich Saint-Étienne jetzt dieses Spiel so ernst zu nehmen und zu sagen, da hauen wir jetzt, wir wollen unbedingt Gruppenerster werden. Das kann man ja auch kommunizieren und sagen, hey, wir hauen jetzt voll rein. So. Sollte man nicht. Sollte man vielleicht, ja. Ja, vor allem, aber das spricht ja dann ein Stück weit dafür, dann eben die Leute auch mal reinzuschmeißen, zu sagen, hier komm, ne, beweis dich mal, hast jetzt 90 Minuten in der Europa League, internationale Bühne, hau mal rein. und zeig mal, dass du es vielleicht mehr willst als dann jemand anders. Ne? Diese ganze Geschichte, Konkurrenzkampf ist auch ein bisschen abgeflaut. Man hat also die 11, 12 Spieler, die eigentlich jedes Spiel gemacht haben, aber dahinter kam dann eben nicht viel, sodass du halt auch gedacht hast, okay, die machen vielleicht im Moment nicht so viel Druck, dass sie sich jetzt unbedingt aufzwängen und erzwingen müssten, mal Startelf zu spielen. Und da müssen wir vielleicht auch ein Stück wieder mehr hin. Ja, insgesamt auf alle Fälle eher auch durchwachsen, was Saint-Étienne da angeboten hat. 3 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen in den letzten 10 Spielen. Also das ist auch eher Durchschnitt. Und wenn man davon ausgeht, dass die jetzt da auch nicht mit der ersten Kapelle auflaufen, das ist so ein bisschen eine Wundertüte dann letztendlich auch von Saint-Étienne, ob die da nochmal voll reingehen wollen oder nicht. Aber das werden wir dann sehen und dann noch mit einem Auge dann logischerweise noch nach Gent schauen. Wir sind die Wölfe. Abschließend würde ich gerne noch mal ein Fan-Thema behandeln hier. Und da bin ich so ein bisschen stutzig geworden, beziehungsweise aufmerksam geworden auf einen Post im Wolfsblog. Und da hat der User VL97 geschrieben. Und das würde ich gerne mal zitieren. Ich erwische mich in dieser Saison auch zunehmend dabei, dass es mir egal wird, wie unser Spiel ausgeht. Es reißt mich nicht mehr mit, es packt einen nicht und man ist mehr am Abwinken als am Mitfiebern. Es kann doch nicht unser Anspruch sein, hinten zweimal quer zu spielen und dann ab damit lang und hoch nach vorne. Vielleicht macht Wout den ja gegen 4 Gegner. Ich winke ab, wenn ich sehe, dass Victor spielt. Ich winke ab, wenn ich dann sehe, dass Klaus fehlen kommt. Ich winke ab, wenn Brekalo wieder ins Dribbling geht. Was ist da verloren gegangen? Soweit User VL97 im Wolfsblog. Und was ich wahrgenommen habe, auch in den ganzen Diskussionen, auch wenn man sich mit mir unterhält, gerade dieses Ding, es ist mir egal. Also man ist so irgendwie bedient. Woran machst du das fest? Also warum ist das so? Warum haben wir eigentlich gerade auch nach dem, und da möchte ich auch sagen, es war auch schon so in Anführungsstrichen, als wir noch gewonnen haben, ja, oder, ne? Aber irgendwie ist irgendwas, ja, er schreibt es ja, es ist was verloren gegangen. Was ist denn da verloren gegangen? Sehr schwierige Frage. Also ja, du hast ich. Das ja... deswegen stelle ich sie dir. Ja, deswegen muss ich auch mal antworten. Ne? Wir drehen den Spieß nochmal um irgendwann. Ja. Nee, aber du hast das ja auch angesprochen. Eigentlich ist es ja mehr oder weniger praktisch seit Sommer so. Also das kann man, glaube ich, schon so, ruhig so sagen. Die Entscheidung, mit Labbadia nicht weiterzumachen, hat nicht viel positive Reaktionen hervorgeholt aus der Fansicht, glaube ich. Man war abwartend, sagen wir es mal so. Also ich habe das schon so wahrgenommen, man wollte dem Neuen auch eine Chance geben. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, ah, dann lassen wir jetzt mal so. Und die ganzen Labbadia-Rufe kamen ja jetzt im Zusammenhang, wo man gehört hat, jetzt hat man irgendwie besser, früher hat man besser gespielt, früher war eh immer alles besser, das wissen wir ja. Auch wenn es nicht der Fall war, zur Erinnerung nochmal, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison hatten wir unter Labbadia, glaube ich, 2 Punkte weniger oder so. Ja? Und durch diesen famosen Schlusssport da in der Hinrunde ist das so ein bisschen kaschiert worden, genauso wie am Ende der Rückrunde. Ja? Aber wollte ich gar nicht unterbrechen, wollte das nochmal ausführen. Also was ist da verloren gegangen? Also du machst es schon so ein bisschen auch an Labbadia fest, an dem, was da jetzt kommt. Oder, ja, ich mache es zumindest an Labbadia fest und der Art und Weise, wie er auch hat Fußball spielen lassen. Er hat einen sehr, sehr, sehr, sehr, sehr dominanten Fußball spielen lassen, viel Ballbesitz. Er war eigentlich immer der Spielleiter an der Seite, der das handelnde Heft in der Hand haben wollte, auch gegen Mannschaften, wo du jetzt sagst, natürlicherweise ist es eher nicht so. Ne? Und du hast dann natürlich einen kompletten Systemwechsel vollzogen und Glasner spielt ja eher mit einem System so geordnetes Chaos. Ne? Also wenig Spielstruktur zulassen, vor allem beim Gegner und dann echt überfallartig schnell nach vorne spielen. Und aus diesem geordneten Chaos, wenn der Gegner eben nicht so steht, wie er stehen möchte, defensiv, sich Torchancen und offensiv Fußball zu erarbeiten. Das heißt, dieses geradlinige Spiel von hinten nach vorne, das gibt es ja so gesehen in diesem System nicht mehr. Und das da haben wir Schwierigkeiten mit, wenn wir es machen müssen. Genau, und das sieht eben weniger hübsch aus. Okay, aber ist das wirklich alles? Also das ist nicht hübsch genug aussieht. Also ich habe so das, also das ist ja was anderes, wenn du sagst, es ist mir egal. Und bei ganz, ganz vielen habe ich das auch schon mal gehört, dass sie sagen, ja, so richtig packt mich das nicht mehr, ist mir egal, was mit dem VfL passiert. Was ist da? Also das kann ja nicht sein, dass du, wenn du Fußballfan bist und willst, dass mit deinem Verein alles cool ist und dass du mit deinem Verein mitfieberst und am Ende kannst du dich über Siege nicht richtig freuen und über Niederlagen auch nicht mehr richtig ärgern, sondern du winkst ab und sagst, so und so. Also das, ist das Wolfsburger Mentalität? Ist das die immer noch, hängt da doch immer noch irgendwie die Relegation in den Kleidern oder die Angst davor, dass es wieder runtergehen könnte? Ist das eine überzogene Erwartungshaltung nach dem Motto, ja, jetzt sollte alles besser werden, haben sie mir verkauft, aber wird nicht besser und wir spielen noch nicht besser und gefällt mir auch nicht und deswegen ist mir alles Wurst? Also ich glaube, Misch aus allen. Also mir als Person kann ja etwas nicht egal sein, wo du dran hängst. Wo man dran hängt und wo es vielleicht dann gerade mal nicht so gut läuft. Ich glaube, diese Angst vor der Relegation, die ist schon auch noch da, weil man jetzt eben, man hat so einen Peak erlebt, man weiß, wie es ist, wenn es richtig gut läuft und man möchte, das ist ja wie so ein Adrenalinrausch, kann man sagen. Man wird ein Stück weit abhängig davon und möchte das natürlich auch nicht missen. Und wir haben ja wirklich auch schönen Fußball gespielt, das kann man ja nicht anders sagen. Aber das ist natürlich, wenn man sieht, es kloppen sich alle rein, du hast Chancen ohne Ende, es ist wirklich Spektakelfußball. Das aktiviert natürlich ganz anders, als wenn das eben nicht da ist. Und das ist dann auch wieder ein Stück weit die Frage, wie eng ist jetzt die Verbindung zum Verein und so. Ne? Dann, ich möchte jetzt dieses Fass von Erfolg nicht aufmachen, aber das ist dann natürlich immer so ein Stück weit, es lässt sich einfacher über etwas reden, was Spaß macht, was auch andere sagen, okay, das ist toll, das ist schön, das sieht gut aus, als etwas, wo man sich mit beschäftigen muss, wo man sagen muss, ja, läuft zwar nicht so im Moment, aber das spielt für mich jetzt erstmal keine Rolle. Ne? Und das ist natürlich immer ein super schmaler Grat, sich auf dieser ganzen Geschichte zu bewegen. Ja, also ich werde es, oder wir werden es hier auch im Wölferradio weiter im Auge behalten, diese, ich sag mal, Tendenz oder auch diese Meinung, werde auf alle Fälle am Ball bleiben und dann auch ja die Fanmeinungen weiter einholen dazu, weil das, da können wir ja, glaube ich, auch alle nicht mit zufrieden sein. Ja? Aber wir brauchen jetzt um so Sachen wie von wegen Stimmung und so, brauchen wir uns jetzt gar nicht mit beschäftigen, wenn die sportliche Situation ist, wie sie ist. Ja? Aber nichtsdestotrotz müssen wir da natürlich auch ein Auge drauf haben, weil es ja sehr an unserer Fanseele rüttelt, möchte ich mal sagen, was da insgesamt auch gerade passiert. Und ich habe es ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt und auch geschrieben, dass wir uns, was den VfL Wolfsburg angeht, insgesamt auch, glaube ich, so ein bisschen an einem Scheideweg befinden, wo in welche Richtung wir jetzt eigentlich alle, sowohl Verein, Fans, Umfeld, was weiß ich was, dass wir uns da alle sehr genau drauf, ja, wo wir drauf achten müssen, sehr genau hinschauen müssen, wo wir uns dann auch hinentwickeln. Aber um einmal noch wenigstens gute Laune zu bekommen hier in der Sendung. Es ist schon ein bisschen melancholisch hier gerade. Ja, ein bisschen Winterdepri. Ja, machen wir mal das für euch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ja, was ist die Lieblingsstellung eines Eintracht Braunschweig-Fans? 96. Faninfos. Morgen Mittwoch möchte ich euch einen Termin ans Herz legen auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt, 18 bis 19 Uhr. Da hat der VfL Wolfsburg einen Stand und da werden Bratwürstchen verkauft. Und bei der Aktion, natürlich geht es um den guten Zweck, ja, wird für einen guten Zweck, wenn da die Bratwürstchen verkauft und dann der ganze gesamte Erlös kommt dann der Aktion Brotkörbchen der Bürgerstiftung Wolfsburg zugute und da geht es dann auch um Wolfsburger Tafel und Caritas Mittagstisch. Also sinnvolle Geschichte. Wölfi ist auch da, bringt eure Kinder mit, stopft sie voll mit Bratwurst. schöne Geschichte da auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt. Angekündigt hatte ich ja auch schon mal darauf hinzuweisen, unsere ersten Auswärtsspiele im kommenden Jahr in Köln, da gibt es auch wieder Mitfahrgelegenheiten. Fanfahrten Wolfsburg bietet an, eine Bustour und die Schlemmerbrüder auch, Fanfahrten unter infos@fanfahrten-wolfsburg.de und Schlemmerbrüder unter fantours-vu.de. Da kann man sich dann auch mal schlau machen für die Tour nach Köln. Preise ja, um die 30 Euro. Und auswärts Paderborn, da gibt es auch Angebote mit Fahrgelegenheiten von Fanfahrten Wolfsburg und den Schlemmerbrüdern und vom Fanclub Wini Wölfe unter mario.alizzi@t-online.de kann man sich da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schlauer machen und mitfahren, wenn man möchte, bei den Wini Wölfen. Das sind die Angebote, die da momentan zu Buche schlagen. Und dann sind wir natürlich nicht in der Europa League im Einsatz, aus rechtlichen Gründen, weil wir auch immer wieder gefragt werden, wiederhole ich das gerne nochmal. Also Wölfe Radio Arena Live nicht am Donnerstag in der Europa League, aber am Sonntag. Am Sonntag, genau. Gegen Gladbach zu Hause, 15:30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. sind der André und der Holger im Einsatz, der Holger Ballwanz. Holger Ballwanz wird uns wieder unterstützen und zusammen mit André eine tolle Show. Eine tolle Show abliefern und hoffentlich dann mal drei Punkte holen. Ja, das wäre nicht so schlecht, ja, weil, ne, ich muss auch überlegen, ob ich ins Stadion gehe oder muss ja zumindest aufs Wetter gucken, denn immer, wenn unter 10 Grad ist und der Lenny im Stadion und nicht kommentiert, verliert er das Spiel oder verliert der VfL das Spiel. Das ist so, ja, auch die andere Lenny-Serie. Aber ich bin fest von überzeugt, dass es dann einen versöhnlichen Jahresabschluss noch geben wird und da machen wir Sonntag mal den Anfang. Und ja, alles Weitere werden wir dann sehen. Ich bedanke mich bei dir fürs Hiersein, lieber Jan. Aber gerne doch. Du bist ja dieses Jahr durch, ne? Ich bin raus tatsächlich, ja. Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist im wahrsten Sinne abgefahren. Freiburg, der letzte Einsatz 2019. Aber natürlich dann auch in der Rückrunde wieder am Mikrofon von Radio Arena Live. Das so als kleiner Spoiler schon mal. Ja, und dann immer wieder gerne die Aufforderung an euch, schreibt uns Wölfe Radio beim Wolfsblog, aber auch bei Facebook. Wie fandet ihr die Sendung? Was für Themen beschäftigen euch? Was wollt ihr gerne mal hier auch hören? Womit sollen wir uns hier beschäftigen? Und ja, gerne dann auch, wer Gast sein möchte, darf sich auch immer hier wieder einfinden und auch was schreiben. Da machen wir doch dann bestimmt auch was möglich. Hinweisen möchte ich auch noch auf die Sonderausgabe Man of the Match. Spiel meines Lebens, auch erhältlich über die Wölfe-Radio-Seite beim Wolfsblog und natürlich auch bei Spotify und bei iTunes zum Download und zum Anhören im Podcatcher, ja, wo dann unsere VfL-Fans darüber berichten, wie sie zum VfL gekommen sind, als grün-weißes Erweckungserlebnis, gerade in diesen Zeiten, wo es ja so schwer ist, ja, nochmal was Positives, ein bisschen Balsam für die Seele, sehr schönes Format, auch da werden weiterhin auch Gäste gesucht, deswegen meldet euch gerne. Ja, das soll es gewesen sein für diese Woche und dann hoffen wir mal, dass alles sich zum Guten wendet. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig, denkt dran, nur der VfL. Nur der VfL.